Ein erfolgreiches Unternehmen braucht gute Mitarbeiter. Fehlbesetzung kosten Zeit, Geld und Marktchancen. Das weiß jeder. Aber Geld kostet dabei nicht nur die Personalsuche, sondern auch der Produktivitätsverlust eines Mitarbeiters vor der Kündigung. Ich bin seit mehr als 20 Jahren im Bereich des Personalwesens tätig und habe mich auf die Themen Personalentwicklung und Personalauswahl spezialisiert. In der Beratung von kleinen und mittelständischen Unternehmen setze ich neben meiner langjährigen Erfahrung auch Profiling Values ein. Profiling Value ist ein wissenschaftlich bewährtes Verfahren zur Personalauswahl, bei dem der Schwerpunkt auf die innere Motivation eines Bewerbers liegt. Optimieren Sie mit mir gemeinsam Ihren Personalauswahlprozess. Das Testverfahren Profiling Values liefert ein objektives Bild von internen Kandidaten und hilft beim Kennenlernen von Bewerbern. Unternehmen können ganz gezielt und vor allem zeitsparend Entscheidungen treffen, und das egal, ob sie am Anfang eines Personalauswahlprozesses, in der Vorselektion oder vor der Endauswahl stehen. Die Bewerber führen online das Profiling Value Testverfahren durch. Ich übersende Ihnen im Anschluss die persönlichen Kompetenzen im detaillierten Ergebnisbericht und interpretiere die Auswertung rasch und kosteneffizient. Gern stelle ich Ihnen das Verfahren in einem persönlichen Gespräch detailliert und näher vor. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Gabriele Trachsel, Personalprofil.